Abschnitt 11 aus Die Frau in Weiß, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Miss Helcombs Aussage, Tagebuchfortsetzung Teil 9. Die Worte großer, starker, alter Mann, von deren Richtigkeit Laura überzeugt war, ließen keinen Zweifel übrig in Bezug auf die Identität des Störers. Ich entsann mich, dass ich Sir Percival in Gegenwart des Grafen gesagt hatte, Laura sei nach dem Boothause gegangen, um ihre Brosche zu suchen. Wahrscheinlich war er ihr in seiner zudringlichen Dienstfertigkeit dorthin gefolgt, um sie, gleich nachdem er mir im Gesellschaftszimmer Sir Percivals Sinnesänderung in Bezug auf das Dokument mitgeteilt, ebenfalls darüber zu beruhigen. In diesem Falle konnte er jedoch erst in dem Augenblicke, wo Anna Catherick ihn entdeckte, beim Boothause angelangt sein. Die verdächtige Eile, in der sie Laura verließ, hatte ihn wahrscheinlich zu dem fruchtlosen Versuch, ihr zu folgen, bewogen, aber von der vorher stattgehabten Unterredung konnte er nichts gehört haben. Die Entfernung vom Hause bis zum See und die Zeit, zu der er mich im Salon verließ, verglichen mit der, zu welcher Laura sich mit Anna Catherick unterhielt, ließen hierüber wenigstens keinen Zweifel obwalten. Da ich hierüber ziemlich einig mit mir geworden, war mein nächstes Interesse darauf gerichtet, zu erfahren, welche Entdeckungen Sir Percival gemacht habe, nachdem der Graf ihm seine Mitteilungen gemacht. »Wie bist du des Briefes verlustig geworden?« frug ich sie. »Was machtest du damit, nachdem du ihn im Sande gefunden hattest?« Nachdem ich ihn einmal durchgelesen, sagte sie, nahm ich ihn mit mir ins Boothaus, um mich zu setzen und ihn nochmals zu lesen. Während ich dies tat, fiel ein Schatten auf das Papier. Ich blickte auf und sah Sir Percival im Eingange stehen und mich beobachten. »Versuchtest du, den Brief zu verbergen?« »Ja, ich versuchte es, aber er verhinderte mich.« »Du brauchst dich nicht zu bemühen, das da zu verstecken,« sagte er. »Ich habe es bereits gelesen.« Ich konnte nichts sagen, sondern ihn bloß hilflos anschauen. »Verstehst du mich?« fuhr er fort. »Ich habe es gelesen. Ich scharrte es vor 2 Stunden aus dem Sande, grub es dann wieder ein, schrieb das Wort wieder darüber und ließ es bereit für dich liegen. Jetzt kannst du dich nicht aus deinen Schlichen herauslügen. Du hast gestern heimlich Anna Catherick gesprochen und in diesem Augenblicke hältst du ihren Brief in der Hand. Sie habe ich noch nicht erwischt, aber dich habe ich. Gib den Brief her.« Er trat dicht zu mir heran. Ich war allein mit ihm, Marianne. Was konnte ich machen? Ich gab ihm den Brief. »Was sagte er, als du ihm denselben gabst?« »Zuerst sagte er nichts. Er fasste mich beim Arme, führte mich aus dem Boothause und schaute sich nach allen Seiten um, als ob er fürchte, dass man uns hören oder sehen könne. Dann drückte er meinen Arm fest mit seiner Hand und flüsterte, »Was hat Anna Catherick dir gestern gesagt? Ich befehle dir, mir jedes Wort von Anfang bis zu Ende zu wiederholen.« »Sagtest du es ihm?« »Ich war allein mit ihm, Marianne. Seine grausame Hand kniff meinen Arm. Was konnte ich tun?« »Ist die Stelle noch auf deinem Arm zu sehen? Zeige sie mir.« »Wozu willst du sie sehen?« »Ich will sie sehen, Laura, weil heute unser Dulden ein Ende haben und unser Widerstand beginnen muss. Jene Stelle ist eine Waffe, mit der wir ihn treffen können. Lass sie mich gleich sehen. Vielleicht werde ich sie später zu beschwören haben.« »Oh, Marianne, blicke nicht so, sprich nicht so, es tut mir jetzt nicht mehr weh.« »Zeige mir's.« Sie zeigte mir die Stelle. Ich war jetzt über den Gemütszustand hinweg, in dem ich über den Anblick geklagt, geweint oder geschaudert hätte. Man sagt, wir Frauen seien entweder besser oder schlechter, denn die Männer. Wäre die Versuchung, die sich manchen anderen Frauen geboten und sie schlechter gemacht hat, in diesem Augenblicke mir entgegengetreten, Gott sei Dank, mein Gesicht verriet nichts, das seine Frau hätte lesen können. Das sanfte, unschuldige, liebende Herz glaubte nur, ich fürchte für sie und härme mich um sie und dachte an weiter nichts. »Denke nicht zu strenge darüber, Marianne«, sagte sie ruhig, indem sie den Ärmel ihres Kleides wieder über die Stelle zog. »Es schmerzt jetzt nicht mehr.« Ich will deinetwegen ruhig daran zu denken versuchen, mein liebes Herz. Schon gut, schon gut. Also, du sagtest ihm alles, was Anna Catherick dir gesagt hatte, alles, was du mir erzählt hast? Ja, alles. Er bestand darauf, ich war allein mit ihm, ich konnte ihm nichts verschweigen. Sagte er etwas, als du geendet? Er sah mich an und lachte bitter vor sich hin. Ich will auch das Übrige noch aus dir herausbringen, sagte er. Hörst du? Auch das Übrige. Ich erklärte ihm mit feierlichen Worten, dass ich ihm alles gesagt habe, was ich wisse. Fällt dir nicht ein, sagte er, du weißt mehr, als es dir zu sagen beliebt. Du willst nicht heraus damit, aber du sollst es. Ich will dir's schon zu Hause auspressen, wenn mir's hier nicht gelingt. Dann führte er mich auf einem mir unbekannten Pfade durch die Anlagen, ein Pfad, auf dem keine Aussicht war, dir zu begegnen, und sagte nichts mehr, bis wir das Haus sehen konnten. Dann stand er still und sagte, »Wenn ich dir noch einmal Gelegenheit gebe, willst du dich eines Bessern besinnen? Willst du mir das Übrige sagen?« Ich konnte bloß die Worte wiederholen, die ich bereits vorher zu ihm gesprochen. Er fluchte meiner Hartnäckigkeit, setzte dann seinen Weg fort und führte mich ins Haus. »Du kannst mich nicht hintergehen«, sagte er, »du weißt mehr, als dir zu sagen beliebt. Ich will aber dein Geheimnis noch aus dir heraushaben und aus deiner Schwester ebenfalls. Es soll kein Komplottieren und Flüstern mehr zwischen euch stattfinden. Ihr sollt euch einander nicht eher wiedersehen, als bis ihr mir die Wahrheit gebeichtet habt. Ich will euch Tag und Nacht bewachen lassen, bis ihr die Wahrheit gesteht.« Er war taub gegen alles, was ich sagen konnte, und führte mich sofort auf mein Zimmer. Hier saß Fanny mit einer Arbeit für mich beschäftigt. Er schickte sie augenblicklich hinaus. »Ich will wenigstens dafür sorgen, dass Sie nicht auch noch mit in die Verschwörung gezogen werden«, sagte er. »Sie werden noch heute das Haus verlassen. Wenn Ihre Herrin einer Jungfer bedarf, so soll es eine sein, die ich ihr aussuche.« Er schob mich ins Zimmer und verschloss die Tür hinter mir. Dann stellte er jenes dumme Mädchen draußen als Wache auf, Marian. Er sah aus und sprach wie ein Wahnsinniger. »Du wirst es kaum begreifen, aber es ist wirklich wahr.« »Ich begreife es, Laura. Er ist in der Tat wahnsinnig, wahnsinnig aus Furcht vor dem Verrat seines gottlosen Geheimnisses. Jedes deiner Worte überzeugt mich fester und fester, dass, als Anna Catherick dich gestern verließ, du im Begriffe warst, ein Geheimnis zu entdecken, das deines elenden Mannes Untergang sein könnte, und er denkt, dass du es bereits erfahren hast. Nichts, das du sagen oder tun kannst, wird dies schuldbewusste Misstrauen beseitigen oder seine falsche Natur von der Wahrhaftigkeit der deinigen überzeugen. Ich sage dies nicht, Liebe, um dich zu beunruhigen. Ich sage es nur, um dir die Augen zu öffnen, damit du deine Lage begreifst und um dich von der dringenden Notwendigkeit zu überzeugen, dass ich handeln und dich nach Kräften schützen muss, solange uns noch die Gelegenheit dazu bleibt. Des Grafen Vermittlung hat mir heute den Zutritt zu dir verschafft. Morgen aber mag er schon seine Fürsprache zurücknehmen. Sir Percival hat bereits Fanny entlassen, weil sie ein gescheites Mädchen und dir von Herzen ergeben ist und ihre Stelle einer Person gegeben, die sich nichts um dich kümmert und deren Verstandeskräfte mit denen des Kettenhundes unten im Hofe auf gleicher Stufe stehen. Es ist unmöglich zu sagen, welche gewaltsame Maßregeln er zunächst ergreifen wird, falls wir nicht den besten Gebrauch von der uns noch bleibenden Gelegenheit machen. »Was können wir tun, Marianne? Oh, wenn wir doch nur dies Haus verlassen könnten, um es niemals wiederzusehen. Höre mich an, liebe Laura, und suche dich davon zu überzeugen, dass du nicht ganz hilflos bist, solange ich bei dir bin.« »Das will ich, das tue ich, aber vergiss nicht die arme Fanny ganz, indem du dich mit mir beschäftigst. Auch sie bedarf der Hilfe und des Trostes.« »Ich werde sie nicht vergessen. Ich habe mit ihr gesprochen, ehe ich zu dir heraufkam, und bin mit ihr einig geworden, sie heute Abend noch von mir hören zu lassen. In der Posttasche sind unsere Briefe hier in Blackwater Park nicht sicher, und ich werde heute zwei in deinen Angelegenheiten zu schreiben haben, die durch keine anderen als Fannys Hände gehen müssen.« »Was für Briefe?« Ich beabsichtige, erstens an Mr. Gilmores Kompagnon zu schreiben, Nora, da er uns für jede neue Verlegenheit seine Hilfe angetragen hat. So wenig ich auch das Gesetz kenne, so bin ich dessen ungeachtet, dass es eine Frau gegen solche Behandlungen schützen kann, wie sie dir heute von diesem rohen Wüterich geworden ist. Ich will in keine Einzelheiten über Anna Catherick eingehen, weil ich hierüber keine bestimmten Mitteilungen zu machen habe. Aber der Advokat soll von jener Stelle auf deinem Arme und von der Gewalttätigkeit wissen, die man dir in diesem Zimmer angetan, und zwar ehe ich eine Nacht vorher schlafe. Aber bedenke nur das Aufsehen, Marian. Ich rechne darauf. Sir Percival hat mehr davon zu fürchten als du. Die Aussicht auf Bloßstellung mag ihn vielleicht zur Vernunft bringen, wenn dies durch sonst nichts geschehen kann. Ich stand auf, indem ich sprach, aber Laura bat mich dringend, sie nicht zu verlassen. »Du wirst ihn zur Verzweiflung treiben«, sagte sie, »und unsere Gefahren noch um das Zehnfache vergrößern.« Ich fühlte das Wahre, das entmutigend Wahre dieser Worte, aber ich vermochte es nicht über mich, ihr dies offen zu bekennen. In unserer schrecklichen Lage gab es keine Hilfe oder Hoffnung für uns, als indem wir das Schlimmste wagten. Ich sagte ihr dies mit vorsichtigen Worten. Sie seufzte bitterlich, doch machte sie keine Einwendungen. Dann frug sie nach dem zweiten Briefe, den ich zu schreiben beabsichtige. Für wen war er bestimmt? »Für deinen Onkel«, sagte ich. »Mr. Fairley ist dein nächster männlicher Verwandter und das Haupt der Familie. Er muss und soll sich ins Mittel legen.« Laura schüttelte traurig den Kopf. »Ja, ja«, fuhr ich fort, »ich weiß wohl, dass dein Onkel ein schwacher, selbstsüchtiger, weltlich gesinnter Mensch ist, aber er ist immer noch nicht Sir Percival Glyde und hat keinen solchen Freund um sich wie den Grafen Fosco. Ich erwarte nichts von seiner Güte oder Liebe zu dir oder zu mir, aber er wird alles tun, um seiner Trägheit zu frönen und seine Ruhe zu sichern. Lass mich ihn nur überzeugen, dass er sich dadurch, dass er sich jetzt ins Mittel legt, für später unvermeidliche Mühe, Unannehmlichkeit und Verantwortlichkeit erspart, und er wird sich um seiner selbst willen schon rühren. Ich weiß, wie man ihn nehmen muss, Laura, ich habe einige Übung darin gehabt.« »Wenn du ihn nur dazu bewegen könntest, mich wieder auf eine Weile nach Limerick zurückkommen und dort ruhig mit dir leben zu lassen, Marian, da könnte ich fast wieder so glücklich sein, wie ich vor meiner Heirat war.« Diese Worte gaben meinen Gedanken eine neue Richtung. Wäre es vielleicht möglich, Sir Percival zwischen die beiden Alternativen zu stellen, dass er sich entweder der Bloßstellung gerichtlicher Dazwischenkunft zugunsten seiner Frau unterziehe oder sonst ihr gestatten müsse, ihn auf eine Weile unter dem Vorwande eines Besuches bei ihrem Onkel zu verlassen? Und durfte man in diesem Falle mit Zuversicht darauf rechnen, dass er Letzteres wählen werde? Es war zweifelhaft, mehr als zweifelhaft, und dennoch, so hoffnungslos das Experiment auch erschien, war es nicht eines Versuches wert. Ich beschloss, ihn zu machen aus bloßer, verzweifelter Ratlosigkeit. »Dein Onkel soll von deinem Wunsche unterrichtet werden«, sagte ich, »auch will ich den Advokaten darüber zu Rate ziehen. Es mag und wird, wie ich hoffe, Gutes danach kommen.« Mit diesen Worten erhob ich mich nochmals und nochmals versuchte Laura, mich zurückzuhalten. »Verlass mich nicht«, sagte sie mit unruhigem Blicke. »Mein Schreibpult steht ja hier auf dem Tische. Du kannst hier schreiben.« Es ging mir durchs Herz, es ihr zu verweigern, ungeachtet dies in ihrem eigenen Interesse geschah. Aber wir waren bereits zu lange zusammen eingeschlossen gewesen. Unsere Aussicht, einander wiederzusehen, hing vielleicht ganz davon ab, dass wir keinen ferneren Verdacht erregten. Es war reichlich an der Zeit, dass ich ruhig und unbekümmert vor den Bösewichtern erschiene, die vielleicht in diesem Augenblicke unten an uns dachten und über uns sprachen. Ich erklärte Laura diese schlimme Notwendigkeit und vermochte sie, dieselbe wie ich, anzuerkennen. »Ich will in einer Stunde oder noch früher wieder bei dir sein, liebes Herz«, sagte ich. »Das Schlimmste ist für heute vorbei. Verhalte dich ruhig und fürchte nichts.« »Ist der Schlüssel in der Tür, Marian? Kann ich mich von innen einschließen?« »Ja, hier ist der Schlüssel. Verschließe deine Tür und öffne niemandem, bis ich wieder zurückkomme.« Ich küsste sie und ging. Es verursachte mir ein Gefühl der Erleichterung, als ich sie die Tür von innen verschließen hörte und somit wusste, dass ihr Alleinbleiben in ihrer eigenen Gewalt sei. Ich war kaum bis an die Treppe gelangt, als mich das Verschließen der Tür von Laura's Zimmer daran erinnerte, dass es vielleicht geraten sein möchte, wenn auch ich die meinige verschlösse und den Schlüssel bei mir trüge, solange ich nicht in meinem Zimmer sei. Mein Tagebuch war bereits nebst anderen Papieren in meinem Tischauszuge verschlossen, aber meine Schreibmaterialien lagen noch offen da. Unter diesen befand sich ein Petschaft, das die sehr gewöhnliche Wappenfigur zweier Tauben, die aus einer Schale trinken, trug, und einige Bögen Löschpapier, auf denen noch der Abdruck der letzten Zeilen, die ich gestern Abend in diese Blätter eintrug, zu sehen war. Unter dem Einflusse des Argwohns, der jetzt ein Teil meines Selbst geworden zu sein schien, erhielten selbst solche Kleinigkeiten wie diese ein zu gefährliches Ansehen, als dass sie ohne Schutz gelassen werden durften. Sogar der verschlossene Tischauszug schien mir in meiner Abwesenheit nicht hinlänglich verwahrt, bis nicht auch die Mittel dazu zu gelangen sorgfältig abgeschlossen waren. Ich fand kein Anzeichen, dass irgendjemand in meiner Stube gewesen wäre, während ich mich mit Laura unterhalten hatte. Meine Schreibmaterialien, welche anzurühren ich dem Stubenmädchen streng untersagt hatte, lagen ziemlich wie gewöhnlich über den Tisch zerstreut. Der einzige Umstand, der mir in Bezug hierauf etwas auffiel, war, dass das Petschaft ordentlich neben Bleistiften und Siegellack in der kleinen Kristallmulde lag. Es war, wie ich zu meinem Bedauern gestehe, nicht meine Gewohnheit, es hier so ordentlich hineinzulegen, noch erinnerte ich mich, dies getan zu haben. Da ich mich jedoch auf der anderen Seite nicht entsinnen konnte, wo ich es hingeworfen und ob ich es nicht vielleicht ganz mechanisch und zufälligerweise diesmal an die rechte Stelle getan, ließ ich mich durch diese Kleinigkeiten nicht noch mehr verwirren, als ich es infolge der Ereignisse des Tages bereits war. Ich schloss die Tür ab, steckte den Schlüssel in die Tasche und ging hinunter. Die Gräfin war allein auf der Flur und betrachtete das Wetterglas. »Es fällt noch immer«, sagte sie, »ich fürchte, wir müssen noch mehr Regen erwarten.« Ihr Gesicht trug wieder seinen gewohnten Ausdruck und seine gewohnte Farbe. Aber die Hand, mit der sie auf den Zeiger des Wetterglases deutete, zitterte noch. Konnte sie ihrem Mann erzählt haben, dass sie gehört, wie Laura ihn mir als einen Spion bezeichnet hatte? Mein starker Verdacht, dass sie es ihm gesagt haben musste, meine unüberwindliche Angst, die durch ihre Unbestimmtheit umso überwältigender wurde, vor den Folgen, die dies haben konnte, meine feste Überzeugung, welche durch verschiedene kleine unwillkürliche Gefühlskundgebungen von Seiten der Gräfin, die Frauen so schnell aneinander wahrnehmen, in mir wachgerufen, dass sie ungeachtet all ihrer äußerlich angenommenen Höflichkeit es ihrer Nichte nie verziehen habe, dass sie das unschuldige Hindernis war, welches zwischen ihr und dem Legate von 10.000 Pfund stand. Alles dies schoss mir plötzlich durch den Sinn und drängte mich zu sprechen, in der eitlen Hoffnung, durch meinen Einfluss und meine Überredungskraft imstande zu sein, Lauras Fehler wieder gut zu machen. »Darf ich von Ihrer Güte, Gräfin, hoffen, dass sie mich entschuldigen wird, falls ich es wage, über einen höchst peinlichen Gegenstand mit Ihnen zu sprechen?« Sie faltete ihre Hände vor sich und neigte feierlich den Kopf, ohne ein Wort zu sagen und ohne den Blick von mir zu verwenden. »Als Sie so freundlich waren, mir mein Taschentuch zu bringen, fuhr ich fort, müssen Sie, wie ich sehr fürchte, zufällig etwas gehört haben, das Laura sagte, welches ich ungern wiederholen möchte und nicht zu entschuldigen versuchen will. Darf ich nur zu hoffen wagen, dass es Ihnen von zu geringer Wichtigkeit erschien, um den Grafen davon zu unterrichten?« »Es hat nicht die geringste Wichtigkeit in meinen Augen«, sagte die Gräfin Fosco schnell und scharf, »aber«, fuhr sie fort, indem sie augenblicklich wieder in ihr eisiges Wesen verfiel, »ich verschweige meinem Manne nie etwas, selbst Kleinigkeit nicht.« Als er soeben bemerkte, dass ich bekümmert aussähe, war es meine peinliche Pflicht, ihm die Ursache hiervon zu sagen, und ich gestehe Ihnen offen, Miss Harkamp, dass ich es ihm nicht verschwiegen habe. Ich war hierauf vorbereitet gewesen, und doch durchrieselte es mich eisig, als sie diese Worte sagte. Lassen Sie mich es Ihnen, Gräfin, und auch dem Grafen ernstlich ans Herz legen, dass Sie die traurige Lage berücksichtigen, in der meine Schwester sich augenblicklich befindet. Sie sprach unter dem Einflusse des Schmerzes, den ihr die Beschimpfung und Ungerechtigkeit ihres Mannes verursacht hatten, und sie war außer sich, als sie jene unbedachten Worte sprach. Darf ich hoffen, dass Sie rücksichtsvoll und großmütig vergeben sind?« »Ganz gewiss«, sagte des Grafen ruhige Stimme hinter mir. Er hatte sich mit seinem geräuschlosen Schritte mit einem Buche in der Hand aus der Bibliothek zu uns herangeschlichen. Als Lady Glyde jene übereilten Worte sprach, fuhr er fort, beging sie eine Ungerechtigkeit gegen mich, die ich beklage und vergebe. Lassen Sie uns des Gegenstandes nie wieder erwähnen, Miss Halcombe, lassen Sie uns alle einander gegenseitig geloben, ihn von diesem Augenblicke an zu vergessen.« »Sie sind sehr freundlich«, sagte ich, »es ist mir eine unbeschreibliche Erleichterung.« Ich wollte fortfahren, aber seine Augen waren auf mich geheftet. Sein tödliches Lächeln, das alles verbirgt, lag fest und hart auf seinem großen, glatten Gesichte. Die Ahnung, die ich von seiner unergründlichen Falschheit hatte, das Gefühl meiner Erniedrigung, indem ich mich herabließ zu versuchen, ihn und seine Frau mit uns auszusöhnen, dies alles drückte und verwirrte mich dergestalt, dass mir die nächsten Worte auf den Lippen erstarben und ich schweigend dastand. »Ich bitte Sie auf meinen Knien, Miss Halcombe, kein Wort weiter darüber zu sagen. Es ist mir ernstlich schmerzlich, dass Sie es für notwendig hielten, überhaupt etwas darüber zu erwähnen.« Mit diesen höflichen Worten ergriff er meine Hand. Oh, wie ich mich verachte, wie geringen Trost ich in dem Bewusstsein finde, dass ich es nur um Lauras Willen erduldete. Er fasste meine Hand und führte sie an seine giftigen Lippen. Noch nie bis zu diesem Augenblicke war ich mir meines ganzen Widerwillens gegen ihn bewusst geworden. Diese harmlose Vertraulichkeit machte mein Blut kriechen, als ob es die größte Beschimpfung gewesen wäre, die ein Mann mir hätte antun können. Und dennoch verbarg ich ihm meinen Widerwillen, ich versuchte zu lächeln. Ich, die ich sonst erbarmungslos den Betrug in Frauen verdammte, war jetzt so falsch wie die falscheste unter ihnen, so falsch wie der Judas, dessen Lippen meine Hand berührt hatten. Ich hätte nicht meine erniedrigende Fassung behalten können, und dies Bewusstsein ist das Einzige, was mir einigermaßen meine Selbstachtung wiedergibt, hätte er noch fortgefahren, mich mit seinen Blicken zu fixieren. Die tigerhafte Eifersucht seiner Frau kam zu meiner Erlösung herbei und zwang ihn, so wie er meine Hand ergriffen hatte, seine Aufmerksamkeit von mir abzuziehen. Ihre kalten blauen Augen fingen Feuer, ihre mattweißen Wangen erglühten und in einem Augenblicke sah sie um viele Jahre jünger aus. »Graf«, sagte sie, »die englischen Frauen verstehen dergleichen ausländische Höflichkeitsformen nicht.« »Ich bitte um Vergebung, mein Engel, die beste und teuerste aller englischen Frauen versteht sie.« Mit diesen Worten ließ er ruhig meine Hand sinken und erhob statt ihrer die seiner Frau an seine Lippen. Ich eilte zurück die Treppe hinauf, um eine Zuflucht in meinem Zimmer zu suchen. Wäre Zeit zum Denken übrig gewesen, so würden mir meine Gedanken, sobald ich mich allein sah, bittere Schmerzen verursacht haben. Aber es blieb mir dazu keine Zeit. Zum Glücke für die Bewahrung meiner Ruhe und meines Mutes war zu nichts anderem als zum Handeln Zeit. Ich hatte noch die Briefe an den Advokaten und an Mr. Farley zu schreiben, und ich setzte mich daher, ohne einen Augenblick zu zögern, um mich mit ihnen zu beschäftigen. Es standen mir wenig Hilfsmittel zu Gebote. Es gab durchaus niemanden in der Nähe, auf den ich mich hätte verlassen können, außer mir. Sir Percival besaß weder Bekannte noch Verwandte in der Umgegend, deren Vermittlung ich hätte ansprechen können. Er stand den Familien seines Standes, die in seiner Nachbarschaft lebten, auf dem kältesten, in einigen Fällen auf dem feindseligsten Fuße gegenüber. Wir beide Frauen hatten weder einen Vater noch einen Bruder, welcher hätte ins Haus kommen und uns in Schutz nehmen können. Es blieb mir keine andere Wahl, als diese beiden zweifelhaften Briefe zu schreiben oder, indem wir Blackwater Park heimlich verließen, Laura sowohl wie mich in eine falsche Lage zu bringen und jedes friedliche Arrangement für die Zukunft unmöglich zu machen. Nichts als die drohendste Gefahr hätte dies letztere Verfahren rechtfertigen können. Die Briefe mussten zuerst versucht werden und so schrieb ich sie denn. Ich erwähnte gegen den Advokaten nichts über Anna Catherick, weil, wie ich dies Laura bereits begreiflich gemacht hatte, dieser Umstand mit einem Geheimnisse verknüpft war, das wir noch nicht aufklären konnten und dessen Erwähnung deshalb in meinem Briefe an einen Rechtsgelehrten durchaus unnütz gewesen wäre. Ich überließ es meinem Korrespondenten Sir Percivals unerhörtes Betragen, neuen Streitigkeiten über Geldfragen zuzuschreiben, falls es ihn beliebte, und zog ihn ganz einfach über die Möglichkeit zu Rate, wie Laura gerichtlicher Schutz zu beschaffen sein würde, sollte sich ihr Mann ihrem Wunsche, Blackwater Park auf eine Weile zu verlassen und mit mir nach Limeridge zurückzukehren, widersetzen. Ich verwies ihn wegen der Einzelheiten dieses Arrangements an Mr. Fairley, versicherte ihn, dass ich mit Lauras Genehmigung schreibe und bat ihn dringend, in ihrem Namen mit der äußersten Anwendung all seiner Macht und mit möglichst wenigem Zeitverluste zu handeln. Dann kam der Brief an Mr. Fairley. Ich schrieb ihm, indem ich die Sache in einem Lichte darstellte, von dem ich, wie ich schon Laura gesagt hatte, am ersten erwarten durfte, dass es ihn zum Handeln treiben werde. Ich schloss ihm eine Abschrift meines Briefes an den Advokaten bei, damit er daraus entnehmen möge, wie ernstlicher Natur die Sache sei, und erklärte ihm, dass unser Übersiedeln nach Limeridge der einzige Vergleich sei, durch welchen man es verhindern könne, dass nicht das Gefahrvolle und Betrübende von Lauras gegenwärtiger Lage in kurzer Zeit auch ihren Onkel erreichte. Als ich damit zu Ende war und die beiden Briefe versiegelt und adressiert hatte, nahm ich sie mit mir zu Laura, um ihr zu zeigen, dass es geschehen sei. »Hat dich irgendjemand belästigt?« frug ich, als sie mir die Tür öffnete. »Es hat niemand angeklopft«, entgegnete sie, »aber ich hörte jemand im Vorzimmer. War es ein Mann oder ein weibliches Wesen?« »Letzteres. Ich hörte das Rauschen ihres Kleides.« »Ein Rauschen wie von Seide?« »Ja, wie Seide.« Die Gräfin hatte offenbar draußen gelauscht. Das Unheil, welches sie selbst anzurichten imstande, war wenig zu fürchten. Aber das, welches sie uns als bereitwilliges Instrument in den Händen ihres Mannes zufügen konnte, war zu entsetzlicher Natur, um von uns übersehen zu werden. »Was wurde aus dem Rauschen des Kleides, als du es nicht mehr im Vorzimmer hörtest?« frug ich. »Hörtest du es an deiner Wand den Korridor entlang gehen?« »Ja.« Ich verhielt mich ruhig und lauschte und hörte es ziemlich deutlich. »Nach welcher Richtung hin ging es?« »Nach deinem Zimmer zu.« Ich überlegte nochmals. Ich hatte nichts gehört, doch das bewies nichts, denn ich war sehr in meine Briefe vertieft gewesen. Dabei schreibe ich mit schwerer Hand und einer Gänsefeder, welche geräuschvoll auf dem Papier kratzt. Deshalb war es wahrscheinlicher, dass die Gräfin das Kratzen meiner Feder hörte, als dass ich das Rauschen ihres Kleides vernahm. Wieder ein Grund, hätte ich noch eines solchen bedurft, um meine Briefe nicht der Posttasche anzuvertrauen. Laura sah, wie ich überlegte. »Noch mehr Schwierigkeiten«, sagte sie mit müder Stimme, »immer mehr Schwierigkeiten und Gefahren.« »Keine Gefahren«, entgegnete ich, »einige kleine Schwierigkeiten wohl. Ich denke darüber nach, wie ich die Briefe am sichersten in Fannys eigene Hände geben kann.« »Du hast sie also wirklich geschrieben? Oh, Marion, setze dich keiner Gefahr aus, ich bitte dich.« »Nein, nein, sei ohne Furcht, lass sehen, wie viel Uhr es ist.« Es war 17:45 Uhr, demnach hatte ich Zeit, nach der Dorfschenke zu eilen und noch vor Tische wieder zurück zu sein. Falls ich bis später am Abend wartete, mochte ich keine zweite Gelegenheit finden, um das Haus in Sicherheit zu verlassen. »Lass den Schlüssel umgedreht im Schlosse, Laura«, sagte ich, »und besorge nichts für mich. Falls man nach mir fragen sollte, so rufe durch die Tür und sage, dass ich auf einen Spaziergang aus bin.« »Wann wirst du wieder zurück sein?« Vor Tische, ganz sicher. Mut, Liebe, morgen um diese Zeit wird bereits ein umsichtiger, zuverlässiger Mann für dich handeln. In Mr. Gilmores Abwesenheit ist sein Kompagnon unser bester Freund. Als ich wieder allein war, schien es mir nach kurzer Überlegung ratsam, nicht in Hut und Schal hinunterzugehen, bis ich mich überzeugt habe, was im unteren Teile des Hauses vorgehe. Ich wusste noch nicht, ob Sir Percival im Hause oder draußen war. Das Singen der Kanarienvögel in der Bibliothek und der Geruch von Tabaksrauch, welcher durch die offene Tür drang, sagten mir sogleich, wo der Graf sei. Als ich an der Tür vorüberschritt, blickte ich über meine Schulter und sah zu meinem Erstaunen, dass er mit seiner einnehmendsten Höflichkeit der Haushälterin die Gelehrigkeit seiner Vögel zeigte. Er musste sie ausdrücklich dazu hereingeladen haben, denn sie hätte nie daran gedacht, unaufgefordert in die Bibliothek zu gehen. Jeder, auch der anscheinend geringfügigsten Handlung dieses Mannes, lag ein verborgener Zweck zum Grunde. Welchen Zweck konnte er hierbei haben? Es war jedoch dies nicht der Augenblick, danach zu forschen. Ich sah mich zunächst nach der Gräfin um und fand sie auf ihrer Lieblingspromenade um den Fischteich herum. Ich war etwas zweifelhaft darüber, wie sie mir wohl nach dem Eifersuchtsausbruch begegnen werde, dessen Ursache ich vor erst so kurzer Zeit gewesen. Aber ihr Mann hatte sie inzwischen wieder gezähmt, so dass sie wieder mit ihrer gewohnten Höflichkeit mit mir sprach. Mein einziger Zweck, indem ich sie anredete, war zu erfahren, ob sie wisse, was aus Sir Percival geworden sei. Ich erwähnte seiner auf indirekte Weise und nach einigen Umwegen und Ausflüchten von beiden Seiten sagte sie endlich, dass er ausgegangen sei. »Welches Pferd hat er genommen?« frug ich in möglichst unbekümmertem Tone. »Gar keins«, entgegnete sie, »er ging vor 2 Stunden zu Fuße fort. Falls ich ihn recht verstand, so ging er, um fernere Nachforschungen über die Frau anzustellen, die Anna Catherick, glaube ich. Er scheint mir zu ihrer Wiederauffindung einen ganz übertriebenen Eifer an den Tag zu legen. Wissen Sie vielleicht, Miss Halkamp, ob Ihr Wahnsinn ein gefährlicher ist?« »Ich weiß es nicht, Gräfin.« »Gehen Sie hinein? Ja, ich denke wohl, es wird bald Zeit sein, Mittagstoilette zu machen.« Wir gingen zusammen ins Haus. Die Gräfin ging langsam in die Bibliothek und schloss die Tür hinter sich. Ich eilte mir, meinen Hut und meinen Schal zu holen. Jede Sekunde war von Wichtigkeit, wenn ich Fanny in der Dorfschenke aufsuchen und noch zu Tische zurück sein wollte. Als ich wieder über den Flur schritt, war hier niemand zu sehen und das Singen der Vögel in der Bibliothek hatte aufgehört. Ich konnte mich nicht mit neuen Nachforschungen aufhalten, sondern musste mich damit begnügen, den Weg reinzufinden und das Haus mit meinen beiden Briefen, die sicher in meiner Tasche waren, zu verlassen. Ende von Abschnitt 11. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 29. Januar 2024.